In Innsbruck, guten Morgen, sagt DJ Fact an meiner Seite. DJ Busy Fingers von den Wax Wreckers. Guten Morgen. Quasi einer der wichtigsten Hip-Hop-DJs in Innsbruck mit deinem Partner DJ Fu, seit vielen Jahren aktiv. Sobald hier aufzulegen, kennen wir wahrscheinlich eher vom Rausgehen, dann wenn die Party vorbei ist. Heute hier quasi frühstücken ist gar nicht so selbstverständlich. Für dich aber nicht so schlimm, wie du vorher erzählt hast. Nein, überhaupt kein Problem. Mit einem 7 Wochen alten Mädel und einem 2,5 Jahre alten Jungen daheim ist es eh absolut okay, Zeit zum Loslegen. Sehr schön, sehr schön. Sag uns ganz kurz, was uns jetzt in der nächsten halben Stunde hier zum Frühstück erwarten wird. Ja, ich würde mal sagen, kein gemütliches Set, das sollte munter werden. Aber es fängt mit Hip-Hop an und geht dann über Dancehall, über verschiedene Remixes bis hin zu leichte Jungle Drum, Bass, Anleihen, alles Mögliche. Wir sind schon sehr gespannt. Was geht bei euch in nächster Zeit? Ich habe von einem Streaming-Event gehört. Richtig, da ja die Gigs eher Maus sind zurzeit, weil Nachtleben gerade dort gemacht wird, ist es so, dass wir uns gedacht haben, warum nicht unsere Connections nutzen, um zu helfen. Und auf der Hand liegt zurzeit natürlich Moria, das man immer wieder vor Augen geführt kriegt, oder eh schon seit Jahren, aber jetzt hat es im wahrsten Sinne des Wortes gebrannt. Und deswegen organisieren wir ein Livestream-Festival mit vielen namhaften Acts wie Threestyle World Champ, SK83 oder vom Trettmann die DJ Josie Miller oder viele andere. 10 Acts, super Namen, schaut es online auf FM4, wird es auch announced, da steht das ganze Line-Up. Gestreamt wird es auf daxbau.tv am 17. Oktober ab 6 Uhr am Abend. Und da kann man dann auch spenden oder man lässt sich von der Musik einfach unterhalten. Beides ist möglich. Gutes Stichwort, um das geht es nämlich heute hier auch. Musik, die unterhält. DJ Busy Fingers von den Wax Wreckers hier jetzt um 7:30 in der Früh beim FM4 Unlimited Spezial Tag der DJs und Clubs aus dem Daxbau in Innsbruck. Viel Spaß. DJ Busy Fingers, big by the Wax Wreckers. DJ Busy Fingers. All niggas gon' be fuckin' with me. I got 2 bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing on me. Ooh, not one of y'all niggas gon' be fuckin' with me. I got 2 bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing. Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Put your fucking hands up, this the fucking anthem. Put your fucking hands up, this the fucking anthem. Put your fucking hands up, this the fucking anthem. Put your fucking hands up, this the fucking anthem. Put your fucking hands up, this the fucking anthem. Put your fucking hands up, this the fucking anthem. Lachendes Emoji, ich werd nicht älter, ich werd immer mehr OG. Spar dein Geld für den Rollie, ich kauf mir währenddessen Lebenszeit mit den Homies. Nehm's easy, setz an, wo alles mal begann als ein Teenie. Und wenn keiner bleibt, außer Siri, mische Bauchgefühl mit der Kopfstimme wie die Bee Gees. Job ist Hobby, wie ich dreh und wende, es geht um die Cabanossi. Reite ein wie ein Jockey, solo oder mit der Posse. Blut, Schweiß und Tränen, alles trocken dank dem Frotte. Fit an dem Lami, kann es nicht vergeigen, hatte nie ne Stradivari. Ich war lange nicht auf Party, doch wenn ich's bin, rufen mich die Leute Makuhabi, OG. Glaube bitte nicht, dass ich nicht an dich denke. Manchmal kommt es aus dem Nichts und ich bin taub. Dann weine ich nach außen, sieht man keine Tränen. Nur im Inneren regnet es, es regnet Strömen in meinem Haus. Die Fenster sind geschlossen und die Vorhänge aus dickem Samt. Das Dach ist frisch gedeckt und der Außenanstrich ist frisch gemacht. Nach außen hin ist alles besser denn je. Und nach all dem Stress ist das schon mal das Mindeste, babe. Doch du willst mehr, immer mehr von mir. Yeah. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Vielleicht hat er mehr, hat er mehr, hat er mehr zu bieten. Ich will nicht mehr, will nicht mehr. tonight. Joanna, making all the dummy tonight. Joanna, your busy body giving me life, oh. Hey, life, hey. Why you do me like that? Joanna, Joanna. Why you do me like that? Joanna, Joanna. How you gonna do me like that? Joanna. Sie tanzt nicht, ja, ja, doch sie tanzt nicht. Secret Types, Murder, She Wrote. Wir sind die White Widow, dope. Es ist vorbei, Zeit für die Show. Sie hat 1 Million Styles überholt. Blatt wie Rihanna. Jeder weiß, sie ist pretty, aber kalt wie Eis. Blatt wie Rihanna. Kein Schickimicki, nein, sie trägt Nikes. Blatt wie Rihanna. That girl, but. Blatt wie Rihanna. That girl, but. Blatt wie Rihanna. Kein Schickimicki, nein, sie trägt Nikes. Blatt wie Rihanna. Jeder weiß, sie ist pretty, aber kalt wie Eis. Bad wie Rihanna. Kein Schickimicki, nein, sie trägt Nikes. Bad wie Rihanna. Dot girl, bad. Bad wie Rihanna. Dot girl, bad. Bad wie Rihanna. Kein Schickimicki, nein, sie trägt Nikes. Wave. When I come through, you better wave. African prince in the place. Everybody looking at my face. Fine girls wanna have a taste. Look so clean. When I come through, see the eyes on me. Pull up in the club, see the bottles on me. Then I give a shout out to my African queens. Prince, when I'm in the club, I ball. Hitting on me, I stand tall. I stand tall, I can't fall. I can make a girl when I drop them drawers. I love the girls with the big fat waist. Thick thighs, cute face. Alright, okay. 1, 2, 3, come to my place. Chill with me, I'm a cool G. Whatever you need, yeah, it spills on me. Money in the bank like it grows on trees. Hands in the air like somebody said freeze. When I have a good time, blow like breeze. Dot my eyes, cross my T's. Met her in the club, she a dancing queen. Now I took her back to the crib, she don't wanna leave. Prima haben sie das gemacht. Wirklich gut. Jetzt haben sie sich so richtig locker und frei getanzt. Herz und Kreislauf sagen Dankeschön. Bevor es nun weitergeht, Beine leicht grätschen, die Arme über den Kopf heben, tief einatmen und beim Ausatmen den Oberkörper nach vorne fallen lassen und mit den Armen pendeln. Wax Records, Busy Fingers, Bungee Garlin, Killerific. Hey, we're ready, we're ready. Records, you ready? Huh. Watch the things. Look how the sun now raising up, and the crowd now waking up. The atmosphere got vibes, and none can break it up. The girl them a wine and stop. We are the tune them to drop non-stop. We're gonna done them all night, 24 song boys killing in a row. Tonight on the very last show, before we end up on the road, we go through fight for overboard. So let me see your hands up, so busy fingers, let me see the hands up, so wax records. Anything my testy, we let them know. We kill them out a road. Hey. Them boy, them blonde is on the road. Martins, watch it. Tell them we're ready. We're ready. We're ready. We're ready. We're ready. We're ready. We're ready. Anything test that done, then I'm ready. Tags, wir gewinnen das Ende. Wie bei Red Dead Redemption. Irgendwann der letzte wie Shanks. Spinner Rims glänzen. Renne hinterher wie Yosemite Sam. Ich kam rein ohne Bändchen und verändert die Welt. Uns wird niemand verletzt. Ich zeig dir das Gefühl, wenn du fällst in ein Pass ohne Boden und du kommst nicht mehr raus. Früher waren es Freunde, heute sind es fremde Leute. Ruf den Krankenwagen vor meinem Mutter, schau. Ich sagte alles, was ich kaufte, was ich heute nicht mehr brauche. Hat sich damals angefühlt so wie ein Traum. Heute pack ich meinen Wagen, rauch, gib mir meinen Garten und ich sehe Kinder warten vor meinem Zaun. Ja. Fühlt sich an wie in Matrix, manchmal auch wie der Pate. Ich zähle meinem goldenen Käfig abends nur die Tage. Ich hab so lang gewartet, so viel versucht zu planen. Doch glaub mir, Bruder, davon klappt am Ende meistens gar nichts. Ich hoffe eines Tages, wir gewinnen das Rennen, wie bei Red Dead Redemption. Irgendwann der letzte wie Shanks, Spinner Rims glänzen. Renne hinterher wie Yosemite Sam. Ich kam rein ohne Bändchen und verändert die Welt. Uns wird niemand verletzen. Hoff eines Tages, wir gewinnen das Rennen, wie bei Red Dead Redemption. Irgendwann der letzte wie Shanks, Spinner Rims glänzen. Renne hinterher wie Yosemite Sam. Ich kam rein ohne Bändchen und verändert die Welt. So hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit phase. And that's could go 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even po' be here. Ball so hard, since we here, it's only right that we be fair. Psycho, I'm libo, to go Michael. Take the pick, Jackson, Tyson, Jordan. Game 6, ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick-tock. All the Mars that's losing time, hitting behind all these big rocks. Ball so hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Ball so hard, let's get faded. Liberties for like 6 days. Gold bottles, gold models, spilling ace on my 6 J's. Ball so hard, bitch, behave. Just might let you meet, yay. Chi-towns, D-Rose, moving the nest, BK. That shit crack, that shit crack, that shit crack, that shit crack, that shit crack, that shit crack, that shit crack, that shit crack, that shit crack, that shit crack, that shit crack, that shit crack. Understood, gal. We your body shape, it must be carved out a wood, gal. And I'm burning for you. Cause you're my love, my life, my everything. Chuck. Oh, gal, are you and me into? They don't know what we've been through. Whoa, whoa, they don't know. Now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music. World of music. World of music. Sing it up, mister! Hear what I say, sir, yeah. No, no, no, no, yeah. Get your hands in the air, sir! Woo! Yeah! Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say? What they say? Don't you hear? I say, yeah. Yeah, yeah. Tell me what they say. What they say? Do you believe I would take something with me and give it to the policeman? I wouldn't do that. And if I do that, I would say, sir, I want to put the charge on me. Two times. Ich erinnere mich, wir zwei auf dem Balkon haben geredet und geraucht. Vor nicht allzu langer Zeit und zusammen in die Zukunft geschaut. Sie haben gesagt, du hättest keine, deine Chancen stehen schlecht. Und wenn sie hören, was passiert ist, denken sie, sie hatten recht. Doch ich weiß, da war immer Hoffnung. Hast geträumt von schnellen Autos, hattest selber keins. Von einer Frau, die dich liebt, doch bliebst bis zum Schluss allein. In deinem Zimmer leere Flaschen, Tetrapacks, süßer Wein. Dieses Loch mit zwei Herdplatten, auf denen keiner kocht. Selbst in der fremden Stadt war für dich kein Platz. Ja, du hast Scheiße gebaut, aber immer mit einem guten Herz. Du bist der edelste Verlierer, den ich kenn. Nur etwas Glück, ich hätt's dir so gegönnt. Weiß, dieses Leben hat dir nichts geschenkt. Dein Telefon, es klingelt, irgendwer ruft an. Sonne scheint, blauer Himmel, doch du gehst nicht ran. Dein Telefon, es klingelt, irgendwer ruft an. Als wär alles so wie immer, doch du gehst nicht mehr ran. Dein Telefon, es klingelt, irgendwer ruft an. Sonne scheint, blauer Himmel, doch du gehst nicht ran. Dein Telefon, es klingelt, irgendwer ruft an. Als wär alles so wie immer. DJ Busy Fingers. Big up Busy Fingers von den Wax Wreckers aus Innsbruck, Tirol, hier live aus dem Dachsbau. Wer heute früh noch verschlafen ist, der hat wahrscheinlich den Radio zu leise gehabt, denn das war ein großartiges Set. Sehr facettenreich, sehr vielseitig. Vielen, vielen Dank. Es war wirklich cool. Danke für die Einladung. Schön, mal wieder in einen Club zu spielen. Das letzte Mal bei 20 Jahre Wax Records da am 20.02. vorm Chaos. Ja, unglaublich. Und es geht heute hier bei FM4 den ganzen Tag so weiter. DJ-Sets, 24 Stunden. Wir sind schon sehr gespannt. Es wird noch aus Graz gesendet, es wird aus Wien gesendet. Es wird heute auch später hier wieder aus dem DAX-Bau in Innsbruck gesendet. Und es geht gleich weiter mit meiner Kollegin Julie McCarthy und Functionist. Und wir schalten wieder nach Wien. Liebe Grüße aus dem DAX-Bau. Danke, yeah. Ciao. Liebe Grüße von uns aus Wien. Yes. Thank you, DJ Fect, and Busy Fingers there from Innsbruck. You might have noticed that there's a pretty diverse mixture of music going on, and it's going to be going on all day. So sometimes the club scene gets a bit of a bad rap just for playing, I don't know, techno music, but that's not it at all. Na, manchen Leuten ist, glaube ich, das Spektrum nicht bewusst. Wir versuchen da schon einiges abzubilden. Wir werden sogar ein Reggae-Set dabei haben. Von 8 Uhr bis 8.30 Uhr kommt Rainer vom Treasure Isle Sound System vorbei. Und in der kommenden Stunde gibt's Hip-Hop. Yeah, we got Spinelli on the way as well as Testa. And we're going to be finding out all about them coming up after FM4. This, the news at 7 o'clock. And in the headlines, EU leaders break a deadlock on Belarus sanctions, and President Trump is in isolation after an aide tests positive for coronavirus. And here's John Cummins with the details. The European Union has agreed to impose sanctions on 40 Belarusian officials following the disputed presidential election in Belarus and the subsequent crackdown against protesters. EU leaders agreed to the move at a summit in Brussels after overcoming objections from Cyprus, which was demanding that the EU take a harder line against Turkey. The BBC's Nicholas Rocha reports. 40 members of President Alexander Lukashenko's government will be subject to asset freezes and they won't be allowed to enter the EU. Mr. Lukashenko is not being punished himself. President Macron of France says the EU aims instead to pressure him into talks with the opposition. Britain and Canada have already imposed sanctions on the Belarusian leader, his eldest son, and other senior officials. Concerted EU action on Belarus had been held up by Cyprus, which sought greater support in its oil dispute with Turkey. US President Donald Trump says he and his wife Melania are in quarantine as they await the results of a coronavirus test after one of his closest aides tested positive. Hope Hicks, a senior advisor to the president, had reportedly accompanied the Trumps to several recent events. Trump told Fox News that it was difficult sometimes to follow social distancing guidelines. When you're with soldiers, when you're with airmen, when you're with the Marines, and I'm with and the police officers, I'm with them so much. And when they come over to you, it's very hard to say, stay back, you know, it's a tough kind of a situation, it's a terrible thing. Trump also told Fox that he condemned all white supremacist groups, including the so-called Proud Boys. During the first US election debate, Trump was criticized for urging the Proud Boys to, quote, stand back and stand by. The expert commission overseeing Austria's coronavirus response has designated six more regions as high risk. The Carinthian region of Hermagor, Neusiedl am See in Burgenland, St. Pölten City, Mistelbach and Scheibs in Lower Austria and Hallein in Salzburg are now all orange. There are currently no red or very high designations. Three regions have had their risk level downgraded. And the Austrian Union of Students is set to elect a new executive today following the collapse of the left-wing coalition led by Adriana Novakovic from the Green and Alternative Students, or GRAS. Around three-quarters of the seats on the federal body are held by GRAS, the ÖVP-affiliated Aktionsgemeinschaft and the Socialist Students Group. The weather now and changeable conditions have been forecast for today with strong fern winds from the south. The southwest will be generally overcast with a chance of rain. Top temperatures today will range from 18 to 25 degrees. Thank you, John. FM 4 Unlimited. This goes out to all the DJs. Tag der DJs und Clubs. Yep, we're doing it. The FM4 Unlimited Day for celebrating Austrian club culture. 24 hours long into our second hour. And we have guests, live guests in the studios. Spinelli and Testa from one of Austria's most important labels, Does Down San. And before we chat with them and start their mix, let's find out a few facts about them. Artist profile. Spinelli und Testa von Das Down San, Wien. Hallo, servus, das ist der Testa. Und die Spinelli von Das Down San. Wir sind zwar Künstler und DJs und repräsentieren heute das Kollektiv, das Downsun, das Label und die Plattform, das Downsun, ist 2008 gegründet worden, ursprünglich in Tirol und mittlerweile in Wien ansässig. Musical Style. Wir bewegen uns musikalisch so von Hip-Hop über Bassmusik, Grime, experimentellere Sachen, viele Beats, Rap. Favorite Location. Und unsere Favorite Clubs sind unter anderem The Celeste, wo wir seit 6 Jahren einen monatlichen Club veranstalten. Und wir würden noch ergänzen das Flug in Wien und den Dachsbau in Innsbruck, wo wir auch immer wieder mal zu Gast sind. Yes, indeed. And Spinelli and Testa are with us in the studios from Does Dance Sound. And here in FM4, we frequently celebrate people like Patat, Mirat, Chris Fader, The Restless Leg Syndrome, and lots of others. Good morning, you guys. Thank you for joining us this morning. Good morning. Nice to be here. Guten Morgen. And you're over in the other studio there. We're kind of staring at you. Social distancing is going on here in the FM4 studios. We're in the normal Senda studio. I'm turning around here and looking over. We can see you guys through the glass. Was it hard for you to get here this morning so early? Nein, wir sind im Taxi da zum Königlberg raufgefahren und es war eigentlich ganz easy. With coffee, I assume. Lots of coffee. Auf jeden Fall. Nummer 3 schon heute. That's good, that's good. Okay, so tell us about your family of artists at Does Dance Sound. Also bei Does Dance Sound, das ist so ein großes Kollektiv, das aus einem großen Freundeskreis gewachsen ist, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, es ist sehr viel in Tirol passiert, aber mittlerweile auch sehr viele in Wien ansässig. Und eben, es ist alles dabei von klassischem Rap, Beat, Instrumental-Sachen, Electronic-Zeug, also alles Mögliche stilistisch dabei. All right, well, we're going to start your mix now. Tell us a little bit about what you're going to be playing over the next hour or so. Wir haben definitiv ein paar hauseigene Releases dabei heute und ein bisschen UK-Club-Sound, ein paar chilligere Beats. Ja. I would say, yeah, schauen wir mal, and take it away, guys. Spinelli and Testa. FM4 Unlimited on the decks. Spinelli and Testa from Does Down San, Vienna. Jetzt willst du einen Charlotte haben, oder was? Geht's bitte. Ist schick hier da, ja? Nein, mach ich jetzt, komm. Ja, was denn? Jetzt ja, schaut mal ab, Alter. Das Dance und Mitgliedsbeitrag 2020. Let's go! All my dogs up in here. That's what's up. You know we kept rolling. Drop it. Let's get it popping. Here to stay, better get used to us. Got these dreams of moving up. 1, 2, 1, 2, 3. Let's make it work. Die Crew schaut durch die Finger. Halt den Sound durchs Zimmer. DDS passendes Killer. Alle meine G's sind down for whatever. We need to interrupt Spinelli and Testa for some breaking news. FM4 breaking news. Thanks, Julie. Yeah, news just in that US President Donald Trump has tested positive for coronavirus. Trump and his wife Melania were in quarantine while they were awaiting the results of a coronavirus test. One of his closest aides, Hope Hicks, had tested positive previously. So we'll keep you informed on the latest throughout the morning. Thank you, John. And now we're going to hand you back to Spinelli and Testa, our two artists from Does Dance Sound, with their mix. Jetzt willst du einen Charlotte haben, oder was? Geht's bitte. Ist schick hier da, ja? Nein, mach ich jetzt, komm. Ja, was denn? Jetzt ja, schaut mal ab, Alter. Das Dance und Mitgliedsbeitrag 2020. Let's go! All my dogs up in here. That's what's up. You know we kept rolling. Drop it. Let's get it popping. Here to stay, better get used to us. Got these dreams of moving up. 1, 2, 1, 2, 3. Let's make it work. Die Crew schaut durch die Finger. Halt den Sound durchs Zimmer. DDS passendes Killer. Alle meine G's sind down for what immer. Auf a nice Bro, you're my Psycho. Du kannst beiwohnen, aber nicht auf meinem Drone. Keiner deiner Leid, kann ein bisschen gescheit flown. DDS garantiert Leistung. No other label is able to release so much dope shit in the bow still. My Viennese and Tabori and OGs keeping it low key. No things are gone, cause dust on sun don't sleep. All I want is the speed and the gun finger emoji and the ones whose brains exploding. To appreciate it, you'll still post. Und ich find DDS, es ist wieder Zeit für ein Bettrock. Der Autotune gibt den Geist auf. Ich hab halt noch was zum Tun, aber scheiß drauf. Ich bin mit die Burm in der Hut, trau das Mic auf. Wir steigen ins weiße Haus, treiben echt die Scheiße aus. Ziegen läuft das Label aus. Lädel, es wird eine Kaut. Und dann noch ins Beisel weiter geschaut. All my dogs up in here, that's what's up. You know we can't roll it. Drop it, let's get it poppin'. Yeah, this day better get used to us. Got these dreams, I'm moving up. One, two, three, let's make it work. Messer wäre ein Witsch mit dem Schleifstuhl. Rapper käme nicht vom Fleck, hebe das Mic zu. Sie zollen mir Respekt, weil ich gescheit tue, Buh. Wenn man tut, schaut's mir um meine Leid zu. Seit über 10 Jahren im Spiel DDS, seit jetzt best, kommt vertragen im Team. Alle meine Brüder haben ein Ziel. Wir schlagen im Seas und vergraben sie dir. Auf dem Dick auftragen, vielleicht ist es viel. Aber Gott sei Dank haben wir dafür genug Skills. Und ganz unter uns ist ein gutes Gefühl. Geht zum Ö-Rap, haben wir lang schon durchgespielt. Es wäre nett, wenn sie jeder mal benennen, Bitch. Kann ich da gerne an meinen Bericht schicken. Glaub am Ende müssen wir die ganze Geschichte fixen. Weil der Rest hat permafrosch im Gesicht bin. All my dogs up in here, that's what's up. You know we can't roll it. Drop it, let's get it poppin'. Yeah, this day better get used to us. Got these dreams, I'm moving up. One, two, three, let's make it work. Yeah. Nur für meinen Nachruf, alle Männer vor und nach mir kennen meinen Status. Yeah. Die Bewegung hier begründet nur auf Grassroots. Deine klingt halt eher mehr nach Fast Food. Sag zu meiner Tochter leise, schlaf gut. Bevor ich dich am Mic ganz einfach sharpshoot. Ohne Abonnieren oder Finger auf dem Abzug. Kille, weil ich einfach nimmer will, was du in Bars tust. Nur aus Mosch für Mitgliedsbeitrag. Wer mein Essen bucht, dass ich keinen Scheiß sag. Spare los Schwert auf, bin ne Scheiß gefahren. Zwei Wochen rein, jeder Tag ein Scheißtag. Holy Cubes aus dem Maisfach. Das Downs an. Gib auch bei Snare und mir reißen ab. Gib mir den Kevin, Mike, eliminiere den Rapper, gib mir ein Antibiotikum. Als mir vergewaltig, eliminiere Pädophile im Pandemonium. Gib mir den Pimmel, Rhythm und ich seh mir das, gib auf 18 Erster, geht der Flicke, der Barre, der Bade, der Kilo, was rot wäre, wie Conner, wer ist ein Konträr? Gold, so ne Marketing-Konzept, das ist da, Dekade, ohne konventionelle Stuff. Ficke der parlamentarisches Nazi-Populist und Park, gib mir der Underground-Legende, so wie der Goring in einem Schlacht, das. All my dogs up in here. That's what's up. You know we can't roll it. Drop it, let's get it poppin'. Yeah, this day better get used to us. Got these dreams, I'm moving up. One, two, three, let's make it work. Den Tüch mit Verlaub. Dummer Schwarz, was drunter zerstören. Brauch nix, live echt den Boden unter. für die Fias. Mach eine Nachtschicht, keine Mutter in der Fria. Nur was wir wollen, was gute Manieren. Ins Wurst, was deine Gruppe sortieren kann. Sprachbarrieren, keine Frage zum Klären. Jeder weiß Bescheid, wenn er die Namen hört. Bin am Leilen im Club, aber alles ist sie her. Was? Sag mal mehr. Hast du Wasch wie mit dir? Yeah. Hast du auch Kochschleier, klappt es für mich? Yeah. Ein Hackler, Auge, ja, Schwan und die Klauge. Und der Land für die Tode muss ich nochmal wiederholen. Es ist so, wie es ist, schon bald verständlich. Bitte, wer rettet den Tag noch Englisch? Komm mal it an, wenn du sagst, du kennst it. So ist es, Gangshit. Selbst der Werner sagt, so ist es. Deine Mama sagt, so ist es. Dieser Beat ist fett, so ist es. So ist es. Keine Shenanigans und das ist Oberländer-Slang. So ist es. Global kennen denn so ist es. So ist es. So God of Werner say, so ist es. Deine Mama say, so ist es. Der Beat ist fett, so ist es. So ist es. Keine Shenanigans und das ist Oberländer-Slang. So ist es. Global kennen denn so ist es. Bring es hier wild auf die Spitze zum Gipfel, treffen das Signal. Six, six, Kettenpflicht, denn die Steigung ist wicked. Ein Wiener irrt durchs Oberland, ist der Titel des Filmes. Auf der Flucht der schwarze Mann, der Krampeler und im Business. Zoom, Sonnenterrasse im Blickfeld. Mach Feuer, Feuerwehrtrachten im Bierzelt. Schlacht nicht, Folgeheimsprachen im Chit-Chat. So ist es, so ist es, so ist es. Auf der Suche nach den Heads, frische Luft in dem Wildbrett. Hier ist einmal gut, zusammen sind die Achse der Realness. Place, Time, Slam, Deck, Countertal bis nach Wien West. Flow wieder in, doch bin ich draußen wie Ingress. Wave in der Busch, Moses, biblische Shit. Jesus, ein Tester-Sticker, der am Gipfelkreuz blickt. Mit dem sickesten Rapper, der die Gemeinde vertritt. Auf dem Level nehmen wir recht in ihren Heimatbegriff. So God of Vienna, say so ist es. Dein Mama, say so ist es. Der Beat ist fett, so ist es, so ist es. Ohne Shenanigans und Disses. Oberländer Slang, so ist es. Global Cannons, denn so ist es, so ist es. Schwester Werner sagt, so ist es. Deine Mama sagt, so ist es. Dieser Beat ist fett, so ist es, so ist es. Keine Shenanigans und Disses. Oberländer Slang, so ist es. Global Cannons, denn so ist es, yeah. So ist es. Wenn das so ist, schreibe ich Tracks mit den Homies. VSG, wir machen Rap wieder komisch. Mache Rapper katholisch, zu Recht sind die OGs die Rettung für Showbiz. Ich so mein Freund, diese keine Reime, das ist dich, kannst der Mike. Sorgen in Kleid, wir beschissene Seid, ist ein bisschen gemein, Kim, was ist schon dabei? Ich so wie es ist, Josef Moses, Korn in der Bitch. Ist langweiler deiner belanglose Hits. In unserer Nogen kannst du halt nix. Das ist nicht mir, Sachen sei wie sie sei, da kannst du nicht dir. Stell keine blöde Frage, wenn du musst nur etwas dazu sagen, Motherficker, schreibe neues Lied. Aber verschon jetzt damit, kauf dir deine Features und Millionen an Klicks. Als Manipulation und Beschiss, wo man hat, die du wisst, ja, es liegt auf dem Tisch. Ha? Was ist? Du willst frische Flows, eine gescheite Show? Du weißt, was dir ist, Buch VSCG, ist so, bleibt so. Selbst der Werner sagt, so ist es, deine Mama sagt, so ist es. Dieser Beat ist fett, so ist es, so ist es. Keine Shenanigans und this is Oberländer Slang, so ist es. Global Cannons, denn so ist es, so ist es. So God of Werner say, so ist es. Deine Mama say, so ist es. Der Beat ist fett, so ist es, so ist es. Keine Shenanigans und this is Oberländer Slang, so ist es. Global Cannons, denn so ist es, so ist es. FM4 Unlimited. Tag der DJs und Clubs. On the decks. Spinelli and Testa from Does Down San Vienna. Thank you. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la out, it's like ticking, you can get taken. Try run, you won't make it. Lisa got a reason to count. T's in the pouch, yeah. Fits in the pouch, yeah. Gymnast when it come to flipping the ounce. Done tour these streets like Google, doing up cash, trying to make some muller. Had a think fast, trying to get this loot all into my bag, in the back with filler. Do a good job on the verse like Ditter. No Hitty, I'm the one, no bitter. If you want beef, then it's raw, more redder. Come with a piece, then it's war, no peace like meta. Heard his war outside, see the chalk outline. Never sorry that I won, but I'm sorry that you lost. Plans are stepping over the line, true, it's never been crossed. Been a true king, said the scene's been dead, where have you been? Getting my mojo back, got a new groove, got a new swing. Was in the deep end, God said, do you need air? Well, it depends. Fucking off the people who care, rejecting the help on the defense. Who do I trust? Who do I love? Who do I tend to when they need that? Trying to seek sense, be the real me, never pretend, I'm a real G. But we in this. Myself to the feet, no, no, no chance. So you're hot right now to the world, but the heat won't last. Freestyling, I guess I've been getting it right so far. They've been watching from afar, how she do like that? Why she go so hard? Still you wanna fuck with the kid, oh what, you got heart? Well, I love a challenging, you ain't a challenge. In this world we need balance. I'm here nurturing my talent. I'm focusing on my next masterpiece, breaking my back to make sure my family eats like. You know I'ma be right here when you need that truth. Day by day, but we in this. Spinelli and Testa from Does Dance San in the mix. And well, there is more to come from them coming up after the news. It's FM4 Unlimited, tagged DJs and clubs 24 hours long. And by the way, you can also watch what's going on our live video stream. Fesh Samma auch noch. And die zwei in the other studios, Spinelli and Testa, are looking good, especially for this hour of the morning. Hoot up, guys. And please join us on our website, fmfia.orf.at, to get even more in the mood for the rest of the day and indeed the rest of the night. And coming up after the news, more from Spinelli and Testa, and indeed something exciting, new music by Spinelli herself. That's on the way, so stick around. Was wünschst du dir zum XXX Lutz Jubiläum?